Es ist das rätselhafteste Buch der Bibel, weil es scheinbar das am leichtesten Verstehbare ist. Gedankenschweren Theologen hat es immer Kopfschmerzen bereitet, denn seine Themen sind die Sehnsucht Liebender, der Schmerz der Trennung, das Glück der geschlechtlichen Vereinigung. Gemeint ist das Hohelied der Liebe, eine Lobpreisung freizügiger Erotik und Sinnesfreude, der Schönheit, Lieblich und Leiblichkeit, der nichts beigemischt ist von religiöser Erklärung. Salomos Hohelied der Liebe, eine Sendung von Rolf Bayer. Das Hohelied der Liebe, ein weltlicher Liebesgesang. Wer das früher allzu deutlich sagte, lebte gefährlich. Der erste Interpret, der es dennoch riskierte, war der syrische Bischof Theodor von Mopsuestia. Er hielt das Hohelied für ein erotisches Gedicht ohne religiösen Hintersinn. Im Jahre 553 nach der Zeitenwende wurde er vom Konzil in Konstantinopel exkommuniziert. Umso nachdrücklicher stellt sich die Frage, wie das so weltlich scheinende Hohelied der Liebe in die Bibel geraten konnte. Die Kirche beantwortete sie in der Weise, dass sie das Hohelied mit religiösen Bedeutungen verbrämte, wobei sie sich der allegorischen Auslegungsmethode bediente. Der Geliebte im Hohelied wurde in Christus verwandelt und die Liebende in eins gesetzt mit Maria, der Kirche oder sogar mit der liebenden Einzelseele, die der mystischen Vereinigung mit dem geliebten Christus harrt. Ungeheure Energien wurden auf die allegorische Auslegung des Hoheliedes verwandt, allesamt ebenso scharf wie tiefsinnige Kommentare, niedergeschrieben in riesigen Folianten, von denen allein 30 aus dem 13. Jahrhundert überliefert sind. Der bekannteste stammt aus der Feder des großen Zisterziensermönches Bernhard von Clairvaux. Doch die allegorischen Deutungen des Hoheliedes auf Maria, die Kirche oder die mystische Einzelseele sind zu kunstvoll, zu künstlich, um zu überzeugen. Sie lassen überdeutlich außer Acht, was an sinnlicher Schönheit, spielerischer Leichtigkeit und erotischer Spannung das Hohelied durchzieht. Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Zieh mich mit dir, lass uns eilen. Der König hat mich in seine Kammer geführt. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. So spricht die Verliebte, deren Geliebter ein König zu sein scheint. Nur wenig später verwandelt sich der vermeintliche Herrscher in einen unruhig umherziehenden Hirten. Und bald schon auch eine ängstliche Frage der Geliebten und eine vertröstende Antwort. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo du weidest, wo du ruhst am Mittag, damit ich nicht herumirren muss bei den Herden deiner Gesellen. Weißt du es nicht, du Schönste unter den Frauen? So geh hinaus auf die Spuren der Schafe und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Wenig später hat sich der Hirte in einen Gärtner verwandelt. Wo ist denn dein Freund hingegangen, o du Schönste unter den Frauen? Wo hat sich dein Freund hingewandt? So wollen wir ihn für dich suchen. Mein Freund ist hinabgegangen in seinen Garten zu den Balsambeeten, dass er Weide in den Gärten und Lilien pflücke. Mein Freund ist mein und ich bin sein, der unter Lilien weidet. Ein Spiel der Metamorphosen, der Verwandlungen also. Der Geliebte, einmal Königssohn, ein andermal wandernder Hirte, dann Gärtner in einem idyllischen Garten. Doch damit nicht genug. Er verwandelt sich sogar in König Salomo, der in einer Sänfte aus der Wüste herangetragen wird. Was steigt da herauf aus der Wüste, wie ein gerader Rauch, wie ein Duft von Myrrhe, Weihrauch und allerlei Gewürz des Krämers? Siehe, es ist die Sänfte Salomos. 60 Starke sind um sie her von den Starken in Israel. Der König Salomo ließ sich machen die Sänfte aus Holz vom Libanon. Ihr Töchter Jerusalems, kommt heraus und sehet, ihr Töchter Zions, den König Salomo mit der Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat am Tage seiner Hochzeit, am Tage der Freude seines Herzens. König Salomo, also der Geliebte des Hoheliedes. So will es auf den ersten Blick scheinen. Doch Zweifel sind angebracht, denn der historische Salomo wurde nicht von seiner Mutter gekrönt, schon gar nicht an einem seiner zahlreichen Hochzeitstage. Nein, Salomo ist wie Königssohn, Hirte und Gärtner nur eine der Rollen, in die der Geliebte des Hoheliedes spielerisch schlüpft, ebenso wie die Geliebte. Ich bin schwarz, aber gar lieblich, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos. Seht mich nicht an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich verbrannt. Zur Hüterin der Weinberge haben meine Brüder mich gesetzt. Die Geliebte, eine schöne Winzerin, bis zur Schwärze sonnengebräunt. Sie kommt als Fremde nach Jerusalem. Obwohl dort Blässe als vornehm gilt, erntet die rassige Exotin bewundernde Blicke. Wende dich hin, wende dich her, wende dich o hin, wende dich her, o Sulamit. Wende dich hin, wende dich wende her, dich dass hin, wir wende dich schauen. Her, dass wir dich schauen. Was seht ihr an Was Sulamit, seht ihr an beim, Sulamit Reigen beim Reigen im Lager? Wie schön ist dein Gang in den wie Schuhen, schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter. Die Rundung deiner Hüfte, die Rundung ist, wie deiner Hüfte ist wie ein Halsgeschmeide. Dein Schoß ist wie ein dein runder Schoß Becher, ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhaufen, dein Leib ist wie ein Weizenhaufen steckt du steckt mit Lilien. Deine beiden Brüste sind, deine wie, beiden junge Brüste von sind wie junge Zwillinge von Gazellen. Dein Hals ist, dein wie, ein Hals Turm ist von wie ein Turm von deine Augen sind wie die Teiche von deine Heschborn Augen sind wie die Teiche von Heschborn am Tor Bad Rabim. Dein Haupt auf dir, dein ist, Haupt wie der Karmel. Auf dir ist wie der Karmel. Das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur. Das Haar auf deinem Haupt ist wie Purpur. Ein König liegt in deinen ein Locken König gefangen. Liegt in deinen Locken wie gefangen. Schön und wie lieblich wie bist schön du. Und wie lieblich du liebevoller Wonne. Du liebevoller Wonne. Die Geliebte, plötzlich keine braungebrannte Gärtnerin mehr, sondern Sulamit-Tänzerin in einem Lager. Wenig später dann eine hochrangige Fürstentochter, deren leibliche Schönheit von Fuß bis Kopf durchgesprochen wird. Wer mag sie gewesen sein? Vielleicht jene Pharaonentochter, die Salomo heiratete? Oder etwa die Königin von Saba, jene dunkelhäutige Exotin, die aus Arabien gekommen war, um die Weisheit des Königs mit Rätseln zu prüfen? Wieso aber dann der Name Sulamit, der sich wie die weibliche Form von Salomo anhört? Das Hohelied eine Art Fixierspiegel, in dem Geliebte und Geliebte in immer neuen Verwandlungen erscheinen. Salomo und Sulamit, König und Königin, Hirte und Hirtin, Gärtner und Gärtnerin. Die Lust der Verwandlung, die Verkleidung in immer neue Gestalten, das ist das Spiel Verliebter. Jeder erscheint dem anderen immer wieder neu. Nichts hat sich verfestigt. Die Verliebte ist noch nicht zur züchtigen Hausfrau geworden, wie sie im biblischen Buch der Sprüche wortreich umschrieben wird. Sie weiß noch nichts von Mutterschaft und Kindersegen. Auch keine Rede von ehelichen Pflichten, von Treue und Beständigkeit. Freie Liebe, erwachsend aus Sehnsucht. Darum geht es den Verliebten. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Gassen, und suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt? Als ich ein wenig an ihnen vorüber war, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn und ließ ihn nicht los, bis ich ihn brachte in meiner Mutter Haus, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt. Bemerkenswert, was die Verliebte tut. Sie läuft auf die Straße und sucht den Geliebten. Den Gefundenen bringt sie in ihr Gemach und pflegt heimlich mit ihm der Liebe. Beides ihr Erscheinen auf der Straße, allein und unbewacht von Brüdern oder Eltern, und die Liebesnacht im Geheimen verbracht im Elternhaus, beides Verstöße gegen die guten Sitten der Zeit. Doch wann je hätten Verliebte sich darum gekümmert? Voreheliche Liebe hat ihre Anwälte in den Verliebten des Hoheliedes. Ich schlief, aber mein Herz war wach. Da ist die Stimme meines Freundes, der anklopft. Tu mir auf, liebe Freundin, meine Schwester, meine Taube, meine Reine. Denn mein Haupt ist voll Tau und meine Locken voll Nachttropfen. Ich habe mein Kleid ausgezogen. Wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie soll ich sie wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freund auftäte. Meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Aber als ich meinem Freund aufgetan hatte, war er weg und fortgegangen. Meine Seele war außer sich, dass er sich abgewandt hatte. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief, aber er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Sie schlugen mich wund. Die Wächter auf der Mauer nahmen mir meinen Überwurf. Höherwertig als gesellschaftliche Moral ist das Recht der Verliebten. Mag sie auch von den Wächtern der Stadt, den Anwälten der guten Sitten, ergriffen und geschlagen werden, die Sehnsucht nach dem Geliebten ist allemal stärker. Ihm sich frei hinzugeben, ohne an die verkniffene Moral der Gesellschaft zu denken, das betont die Geliebte immer wieder. Meiner Mutter Söhne, meine Brüder, zürnten mit mir. Sie haben mich zur Hüterin des Weinberges gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet. Sulamit, oder wer immer die Verliebte auch gewesen sein mag, denkt nicht an ihre Unschuld, welche sie riskiert. Sie lockt den Geliebten, hat keine Scheu, sich ihm hinzugeben. Meinem Freund gehöre ich, und nach mir steht sein Verlangen. Komm, mein Freund, lass uns aufs Feld hinausgehen und unter Zyperblumen die Nacht verbringen, dass wir früh aufbrechen zu den Weinbergen und sehen, ob der Weinstock sprost und seine Blüten aufgehen, ob die Granatbäume blühen. Da will ich dir meine Liebe schenken. Die Liebesäpfel geben den Duft, und an unserer Tür sind lauter edle Früchte, heurige und vorjährige. Mein Freund, für dich habe ich sie aufbewahrt. Die Geliebte riskiert alles, indem sie sich offen gegen die traditionelle Moral der Eltern und der Gesellschaft stellt. Sie weiß, welche Gefahren ihr damit von außen drohen. Doch es gibt auch innere Gefahren, ihre ganz persönlichen, resultierend aus der Unsicherheit der Gefühle. Gerechtfertigt deshalb auch die Klage der Liebe, wenn der Geliebte abwesend ist. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich krank bin vor Liebe. Krank vor Liebe, krank vor Liebe. Verliebt sein ohne Liebesschmerz, ohne sehnende Klage, die selbst dann noch quält, wenn der Geliebte anwesend ist. Wann hätte es das jemals gegeben? Thank you. Er führt mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Er erquickt mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich. Auch diese Liebe also nicht ohne Angst. Auch hier keine Erfüllung ohne Schmerz. Noch in der Umarmung und beim Streicheln der Hand das Wissen um den möglichen Verlust. Die Sehnsucht nach mehr und abermals mehr. So braucht die Liebe die Landschaft, in die hinein sie sich verlieren möchte, die abbildet, was die Seele empfindet. Nicht die Winterlandschaft kann es sein, sondern der Frühling, der naht. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind aufgegangen im Lande. Der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum hat Knoten gewonnen und die Reben duften mit ihren Blüten. Steh auf, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand. Zeige mir deine Gestalt, lass mich hören deine Stimme, denn die Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich. Und die Geliebte selbst, sie verrätselt sich immer mehr, jedoch stets bereit, dem Geliebten Genuss zu gewähren. Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine verschlossene Quelle, ein versiegelter Born. Du bist gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln, mit edlen Früchten, Zyperblumen mit Narden, Narde und Safran, Kalmus und Zimt, mit allerlei Weihrauchsträuchern, Myrrhe und Aloe, mit allen feinen Gewürzen. Ein Gartenbrunnen bist du, ein Born lebendigen Wassers, das vom Libanon fließt. Steh auf, Nordwind, und komm, Südwind, und wehe durch meinen Garten, dass der Duft seiner Gewürze ströme. Mein Freund, komm in den Garten und esse von seinen Früchten. Ich bin gekommen, meine Schwester, liebe Braut, in meinen Garten. Ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt. Ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Ich habe meinen Wein samt meiner Milch getrunken. Die Geliebte hier also geschildert als verschlossener Garten, als Hortus Conclusus. Ein Sujet, das in der Kunst des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine bedeutende Rolle spielen sollte. Zu erinnern ist an die großartigen Tafelbilder von Matthias Grünewald und Martin Schongauer, welche die Geliebte des Hoheliedes als Maria imaginierten und sie in diesen Garten hineinstellen, beigesellt zahllose Symbole, die dem Hohelied entstammen. Dennoch, das Sinnlichste des verschlossenen Gartens vermögen die Maler nicht abzubilden. Jenen Duft, jenes feine und unfassbare Fluidum, das von den exotisch fremden Gewächsen des Gartens ausgeht. Symbol des Wohlgeruchs der Geliebten. Anschaulich ins Auge gefasst wird die zauberhafte Gestalt der Geliebten, immer wieder bewundernd, gerühmt, durchgesprochen von Kopf bis Fuß. Aber auch die Gestalt des Mannes wird in den Farben weiblicher Schönheit gemalt. Mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold, seine Locken sind kraus, schwarz wie der Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen, sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern. Seine Wangen sind Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe, voller Türkise. Sein Leib ist wie reines Elfenbein, mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. Das wohlgemerkt ist die Schönheit des Mannes, gerühmt in denselben Farben wie die der Frau. Es ist erstaunlich, leibliche Schönheit wird nicht nur Frauen zuerkannt, auch Männer können sie besitzen. Das Hohelied der Liebe ist ein kunstvoll gestalteter Text. Doch die Rollen, in welche die Verliebten schlüpfen, werden sprunghaft gewechselt. Zwiegespräche finden statt und Lieder werden gesungen, in denen bewundert und gerühmt wird, aber auch geklagt. Alles scheint aufzugehen in einem Spiel verliebter Stimmungen, die sich jeweils selbst genügen. An einer Stelle jedoch bricht jenes Unmaß an Leidenschaft durch, das die bedrohliche Nähe der Liebe zur Erfahrung des Todes belegt. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Wie ein Siegel auf deinen Arm. Wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod. Liebe ist stark wie der Leidenschaft unwiderstehlich. Und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig. Ihre Glut ist feurig. Und eine Flamme des Herrn. Und eine Flamme des Herrn. Hier wird das Spiel bloßen Verliebtseins gesprengt und die geheimnisvolle Nähe von Liebe und Tod benannt. Denn Liebe bedeutet wie der Tod die Auflösung des einen in einem anderen. Und nur an dieser Stelle des Hoheliedes steht auch der Name Gottes, jene Urgewalt bezeichnend, die Liebe wie Tod zugrunde liegt. So erzittern die Liebenden zurecht, denn gefährlich nahe sind sie den Grenzen des Ichs, die zu verlieren in der Liebe ersehnt, im Tode aber gefürchtet wird. Fragt sich am Ende, wann das Hohelied der Liebe geschrieben wurde. Der erste Vers nennt Salomo als Verfasser, doch diese Zuschreibung muss bezweifelt werden. Zu kunstvoll und spielerisch sind die Personen verknüpft und die Rollen verschränkt, als dass Salomo als Autor in Betracht kommt. Der König gleichzeitig Verfasser und Beteiligter? Das will nicht recht zusammenpassen. Doch nichts spricht dagegen, die Entstehung des Hoheliedes in die salomonische Ära zu datieren. Wann sonst wäre in Israel dieses Klima von Freizügigkeit und Freiheit denkbar, das auch die Beziehungen der Geschlechter beeinflusste? In die Zeit Salomos, in das 10. Jahrhundert vor der Zeitenwende, fällt zudem die Aufnahme ägyptischer Weisheit und Poesie. In dem Land am Nil waren schon lange vor Salomo hohe Lieder der Liebe geschrieben worden. Zu beantworten bleibt noch die Frage, wie dieses so weltliche Gedicht in die Bibel geraten konnte. Im Jahre 1873 veröffentlichte der Gelehrte Johann Wettstein eine Arbeit, in welcher er auf zeitgenössische Hochzeitsbräuche im arabischen Hauran hinwies. Am Tage vor der Hochzeit tanzt die Braut einen Schwerttanz nach dem Rhythmus eines Liedes, das ihren Schmuck und ihre körperlichen Reize beschreibt. Während der auf die Brautnacht folgenden Woche wird das junge Paar als König und Königin gefeiert. In dieser Königswoche werden mannigfaltige Lieder gesungen. Auch im Hohelied ist von einem Schwerttanz die Rede. Und die Verliebten erscheinen sowohl als Braut und Bräutigam, wie auch als König und Königin. Doch ist es wirklich legitim, einen arabischen Brauch des 19. Jahrhunderts um gute 2000 und mehr Jahre zurückzuverlegen? Wohl nicht. Auch die Atmosphäre von Freizügigkeit, die im Hohelied herrscht, passt nicht recht in den Rahmen dieser Hypothese. Erwägenswerter ist da schon die Auffassung des Gelehrten Ernst Würtwein. Er weist hin auf die strengen Formen der Eheanbahnung in Israel, in der Freizügigkeit kaum gestattet war. Ehen waren in der Regel nicht Ausdruck von Zuneigung und Liebe, sondern Eltern und Sippe bestimmten Partner und Partnerin. War dann die Ehe geschlossen, mochte all das geschehen, wovon das Hohelied so freimütig singt. Das Hohelied also vielleicht eine Art Ehespiegel, in dem Verheiratete eine Liebe erblicken konnten, die frei von allen Zwängen ist und damit grenzenlos. Was dort Unverheiratete vorlebten, hier verstanden als hohes Ziel für Verheiratete, dem sie nachleben sollten. So faszinierend diese Konstruktion ist, eine Bestätigung dafür findet sich im Text nicht. So bleibt es dabei. Das Hohelied, eine Lobeshymne auf die Kreatürlichkeit der Liebe. Ein altorientalisches Zeugnis der Bejahung von Erotik, Leiblichkeit und Leibseligkeit. Eine Verbriefung des Rechtes auf Verliebtsein, fernab aller gesellschaftlichen Normen. All dies Werte, die auch religionsgeschichtlich bedeutsam sind. Die Religion der Israeliten war seit der Zeit Salomos bereit, Liebe und Verliebtsein freizustellen von religiösen Bevormundungen, dem Menschenrecht auf Liebe einen gesicherten Ort zu schaffen, Gefühle zu befreien von allzu dogmatisch engstirnigen Normen. In diesem Sinne offenbart das Hohelied der Bibel eine Weisheit, die anzuerkennen auch heute noch nicht selbstverständlich ist.